ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr. Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. Historische Radiohörspiele sind der Kern dieses Programms. Wir bringen spannende, skurrile, undurchsichtige oder auch absurde Krimi-Oldies, Mono-Spezialitäten aus den ARD-Funkhäusern. Und spannend, skurril, undurchsichtig und auch ein wenig absurd. Das alles trifft auf den Krimi zu, den wir jetzt fortsetzen. Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar. Es handelt sich um das Finale der Miniserie Die Dame im Nebel. Genau, Die Dame im Nebel, unser London-Krimi von 1956. Wir stellen vor Philip O'Dell. Diesen Philip O'Dell haben wir in unserer letzten Kein-Mucks-Ausgabe vorgestellt. Dort brachten wir die ersten 4 von insgesamt 8 kurzen Folgen. Und diesmal gibt's die Folgen 5 bis 8 in einem Rutsch, also den Schluss des Falls. Und sollten Sie den Einstieg von Die Dame im Nebel noch nicht gehört haben, machen Sie es noch schnell. Sie haben viel mehr Spaß, wenn Sie komplett dabei sind. Aber denjenigen unter Ihnen, die sich nur noch vage erinnern, denen kann geholfen werden. Zuvor spulen wir ein wenig zurück zu den letzten Ereignissen des vorigen Teils. Also, Die Dame im Nebel von Lester Powell, ein Klassiker. Und was bisher geschah, das fasse ich nun mit Hilfe des langjährigen SR-Stammsprechers Klaus Greinke zusammen. Philip O'Dell, ein junger Ire, Weltenbummler und Mann geheimnisvoller Aufträge, macht nach erfolgreichem Abschluss seiner letzten Jagd auf einen internationalen Spionagering in London Station und trifft sich mit Heather McMara. Wir haben uns lange Zeit nicht gesehen. Ach, viel zu lang, Odell. Heather erzählt ihm von Ricky, ihrem Bruder, den man gerade ertrunken in der Themse gefunden hat. Aber ich bin völlig überzeugt, es war Mord. Haben Sie irgendeinen Anhaltspunkt dafür? Ich weiß nur, dass er kein sehr ordentliches Leben führte. Sie bittet Odell, ihr zu helfen. Odell willigt ein. Die erste Ermittlung führt Philip und Heather zur Freundin des Opfers, Marilyn Peters. Sie wohnt in einer Mietpension in der Sydney Street. Wann haben Sie Ricky zuletzt gesehen? Am Tage, bevor er kam in das Geschäft, wo ich arbeite. Diese Marilyn Peters war eine von vielen Liebhaberinnen des nicht ganz sauberen Ricky McMara. Und kurz vor dessen Tod beobachtete Marilyn ein zufälliges Zusammentreffen zwischen ihm und einer unbekannten Dame. Sie war ungewöhnlich schön. Sie trug einen Nerzmantel. Mein Gott, was für ein Mantel. Marilyn Peters scheint mehr zu wissen, als sie sagt. Philip O'Dell stibitzt ihren Taschenkalender und findet 2 prominente Namen. Der erste ist ein reicher Rennstallbesitzer namens Christopher Hampton. Sie wissen vielleicht, ich bin ein ziemlich bekannter Mann. Mr. Hampton sagt, er habe Ricky McMara für gelegentliche Dienste bezahlt, eine regelmäßige Summe von 300 Pfund. Der zweite Name ist der nervenkranke Zeitungsverleger Martin Sorobi. Meine Beziehungen zu Ricky McMara waren absolut à la sourdine. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ich weiß es nicht, bleiben wir lieber bei unserer Muttersprache. Sowohl Hampton als auch Sorobi versteigen sich in Ausflüchte. Offenbar wurden sie von Ricky McMara erpresst. Philip und Heather ermitteln weiter, doch... Am nächsten Abend finden sie Marilyn Peters, Rickys Freundin, ermordet in ihrem Zimmer. Und Odell beschließt, nunmehr schnellstens die Polizei zu verständigen. Philip trifft bei Scotland Yard auf seinen alten Freund Sergeant Layton und den eisigen Inspektor Rigby. Was haben Sie eigentlich mit diesem Fall zu tun, Mr. O'Dell? Der Philip gegenüber klarstellt: Lassen Sie Ihre Finger von der ganzen Geschichte. Was wollen Sie damit sagen? Dass ich den Fall ohne die Hilfe von Amateuren bearbeiten kann. Noch einmal besucht O'Dell den Rennstallbesitzer Christopher Hampton, der ihm eine alte Geschichte erzählt. Vor 15 Jahren hat sich ein Mann in einem meiner Ställe in Ratsch erhängt. George Maybrick hieß er. Mr. Hampton gesteht Philip, dass Ricky McMara ihn tatsächlich erpresst hat. Ricky war im Besitz eines alten Briefs, den Hampton vor 15 Jahren an eben diesen George Maybrick geschrieben hatte, kurz vor dessen Tod. Ricky wollte den angesehenen Hampton in einen Skandal verwickeln und er arbeitete nicht allein. Als das passierte, wusste ich, dass er nicht allein arbeitete, dass irgendjemand hinter ihm stand. Irgendjemand, dem es nicht um mein Geld ging, sondern darum, mich zu ruinieren. Der Hintermann könnte auch eine Hinterfrau sein, denn plötzlich erscheint die unbekannte Dame im Nebel. Mr. O'Dell. Erkennen Sie mich? Der Nachtmantel. Es ist tatsächlich die Frau, die Marilyn Peters bei Ricky McMaras Tod sah. Sie haben etwas zu tun mit McMaras Tod und auch mit Marilyn Peters, so viel weiß ich. Ach, so viel wissen Sie. Und Sie haben auch irgendetwas zu tun mit den Erpressungen an Christopher Hampton. Woher wissen Sie denn das? Das schöne Nerzmeintel war reine Vermutung. Aber wie steht's mit Martin Sorobi? Was hat er dabei zu suchen? O'Dell bekommt keine Antwort, denn Jay, der kräftige Chauffeur der unbekannten Nebeldame, schlägt ihn nieder. O'Dell erwacht in einer Klinik, dort wird er gefangen gehalten und unter Drogen gesetzt. So lange, bis er der Dame verspricht, die Ermittlungen einzustellen und nach Irland abzureisen. Doch O'Dell möchte den Fall lösen. Das hat er seiner Heather versprochen. Was steckt dahinter? Es gelingt ihm, seine Peiniger auszutricksen und aus dem Klinikgebäude zu fliehen. Unterdessen lässt Inspektor Rigby nach Philip O'Dell fahnden. Er hält ihn für den Täter. Ihr sucht Philip O'Dell. 1,80 Meter groß, braune Haare, graue Augen. Trägt blauen Anzug und weißes Hemd. Philip O'Dell torkelt inzwischen orientierungslos durch den strömenden Regen. Da nähert sich ein Postauto. Und an dieser Stelle geht es nun weiter. Der Schluss unserer Serie. Jetzt gute Unterhaltung. Die Dame im Nebel von Lester Powell. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Barbe. Hallo? Hallo, wer da? Ich, der Postbote. Sie wünschen? Guten Abend. Fehlt Ihnen was, ja? Oh nein. Wer sind Sie noch, sagten Sie? Der Postbote. Richtig, der Postbote. Wo bin ich hier? In der Limewood Avenue. Aha. Wie weit ist das von Piccadilly? Na, so 12 bis 15 Kilometer. Ah. Sie können dort am Platz den 53er Bus nehmen. Okay, danke. Oh, hallo, Moment noch mal. Ja? Sie kennen doch sicher alle Häuser hier in der Umgegend, was? Natürlich, ist doch meine Runde. Seit bald 5 Jahren. Wie heißt doch das Haus dort hinten, wo ich gerade herkam? Es steht nichts am Tor. Meinen Sie das Glendale, die Irrenanstalt? Ah, natürlich, ja. Privatklinik, ja? Mhm. Wem gehört sie eigentlich? Dr. Alexander Frey. Dr. Alexander Frey. Aha. Er hat auch eine Praxis in der Stadt. Wimpole Street. Mhm. Schau an. Damit wird ja alles einfacher. Oder auch nicht. Na, besten Dank also. Guten Abend. Komischer Kauz. Vielleicht einer von den Verrückten vom Glendal. Was gibt's? Ist dort Inspektor Rigby? Nein, Sergeant Layton. Oh, Sergeant, da ist eine Dame, Miss McMara. Möchte dringend den Inspektor sprechen. Alright, lassen Sie sie raufkommen. Sergeant Layton? Herein, Miss McMara. Inspektor Rigby ist leider im Moment nicht hier. Ich bin sein Assistent. Sergeant, haben Sie irgendetwas über Philip O'Dell erfahren? Haben Sie ihn gefunden? Nein. Leider, Miss McMara. Wir wissen noch immer nichts. Der Inspektor hat vor 24 Stunden einen Fahndungsbefehl an alle Polizeistreifen durchgegeben. Ohne Erfolg bis jetzt. Fahndungsbefehl? Heißt das, dass er verhaftet werden soll? Tja, ja, so ganz genau weiß ich auch nicht, was es heißt, Miss McMara. Mr. O'Dell versprach noch eine Information über ihres Bruders Tod und seither hat er sich nicht mehr blicken lassen. Jetzt will der Inspektor verhindern, dass das nochmal passiert. Ich glaube, da kommt er sowieso gerade. Miss McMara ist hier, Inspektor. Guten Tag. Kann ich was für Sie tun, Miss McMara? Ich wollte über Philip O'Dell mit Ihnen sprechen. So. Ich habe noch einiges zu erledigen. Sie finden mich im Büro draußen, Sir. Wissen Sie, wo O'Dell ist, Miss McMara? Nein, ich weiß es nicht. Aber es muss ihm irgendetwas passiert sein. Woraus schließen Sie das? Weil er aus freien Stücken sich nicht aus dem Staube machen und nichts mehr von sich hören lassen würde. Möglich, aber es könnte doch der Fall sein. Wollen Sie ihn wirklich verhaften lassen, wenn Sie ihn finden? Vielleicht. Aber was können Sie denn gegen ihn vorbringen? Er hat doch nichts getan. Miss McMara, ich bin Polizeioffizier und mit der Aufklärung dieses Falles beauftragt. Ja, ich weiß. Und in keiner Weise verpflichtet, dem Publikum während der Untersuchungsarbeiten Rede und Antwort zu stehen. Natürlich nicht, sicher, aber... Schön, dass Sie das einsehen. Inspektor! Na, Leitner, gibt's schon wieder. Ein Sergeant von der R-Division ist unten. Und? Er hat Odell. Hat Odell? Oh, Mr. Odell, endlich. Etwas verspätet für unsere Verabredung, fürchte ich. Ja, 2 Tage verspätet. Jetzt ist er ohnmächtig. Ich hole einen Doktor. Philipp, liebster Philipp. Mein Engel, gut, dich wiederzusehen, aber in so schlechter Gesellschaft. Was meinst du? Rigby. Oh, du Dummkopf. Hier ist der Doktor. So, so. Wenn Sie mich bitte etwas näher ranlassen würden, ja, Miss. Bitte, Doktor, ja. Danke. Doktor, was ist los mit ihm? Muss vollgepumpt sein mit Betäubungsmitteln. Sehen Sie nur seinen rechten Arm. Sieht wirklich fast aus, als hätte ihn jemand als Nadelkissen benutzt. Sagten Sie, er sei zu Fuß in Ihr Büro gekommen, Inspektor? Ja, er kam rein, dann fiel er um, flach aufs Gesicht. Ich hatte schon gleich den Eindruck, er sehe etwas merkwürdig aus. Merkwürdig, wie der Tod sieht er aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er überhaupt auf seinen Beinen stand, geschweige denn lief. Oh, Mr. Odell ist zäh. Das muss er sein. Werde ich ihn bald verhören können? Du lieber Gott, nein. Sehen Sie denn nicht, in was für einem Zustand er ist? Aber ich muss diesen Fall weiter bearbeiten. Ich muss eine Aussage haben. Er ist auf keinen Fall vernehmungsfähig. Nach mindestens 24 Stunden nicht. Gehört sofort ins Bett. Haben Sie jemanden, der sich um ihn kümmern kann? Ja, natürlich, das kann ich tun. Lassen Sie ihn zu mir bringen. Meine Wohnung ist in der Nähe von Sloane Street. Gar nicht weit von hier. Haben Sie etwas dagegen, Inspektor? Ich weiß nicht. Na, jedenfalls wird er Ihnen wohl schneller seine Aussage machen können, wenn er jetzt vernünftige Pflege hat. Also von mir aus. Geben Sie Sergeant Layton Ihre Adresse und Telefonnummer, Miss McMara. Oh, vielen Dank, Inspektor. Als ich aufwachte am nächsten Morgen, schwamm ich geradezu in Wärmeflaschen. Wärmeflaschen auf mir, unter mir, um mich herum. Heather schien jedenfalls viel von ihrer heilsamen Wirkung zu halten. Es kostete ausgesprochene Mühe, mich von all dem heißen Gummizeug zu befreien. Dann erst begann der Denkapparat langsam wieder zu funktionieren. So viel stellte ich fest, ich fühlte mich schon wieder menschlicher heute. Außerdem hatte ich Hunger, und da trug Heather auch schon ein Tablett mit Kaffee und Toast zur Tür herein. Ganz Krankenschwester. Oh, du bist wach? Ja. Nein, lass mich helfen. Du sollst dich noch nicht alleine aufsetzen, komm. So, besser noch ein paar Kissen in den Rücken. Hier, Ihr Frühstück, mein Herr. Dürfte ich zuerst eine Zigarette haben? Kein Gedanke. Du isst jetzt brav dein Frühstück und dann werden wir die Temperatur messen und dann wird wieder geschlafen. Aber ich will ja gar nicht wieder schlafen. Ich will hier liegen und mich an deinem Anblick freuen, mein Engel. Ohne mich leider. Ich muss zur Arbeit. Ich bin sowieso schon zu spät dran. Hier, dein Kaffee. Ein bisschen erzählen könntest du mir aber. Erzählen? Na, was eigentlich passierte, nachdem du mich neulich nachts verlassen hast? Ich platze von Neugier. Ach, das. Ja, da fuhr ich halt nach Hampstead, um Sorobi zu besuchen. Und dann wurde ich kurz vorm Ziel aufgehalten. Wer? Ich meine, von wem? Die Dame im Nerz. Nein. Ja, sie wollte mich zu einer Fahrt in ihrem großen Auto mitnehmen. Ich hatte aber keine Lust. Als ich ablehnte, veranlasste sie ihren Begleiter, die Einladung mit einem Gummiknüttel zu wiederholen. Und davon wachte ich dann 2 Tage später wieder auf, in einer privaten Ehrenanstalt. Und mit Morphium vollgepumpt. Dort besuchte sie mich und wollte mir unbedingt 1.000 Pfund geben, damit ich nach Irland fliege und meinen Mund halte, wofür ich ebenfalls dankte. Schließlich gelang es mir, aus einem Fenster zu fallen. Na, weit laufen konnte ich zwar nicht. So hat die Polizei mich gefunden. Alles Weitere kennst du. Du, Philipp... Bedeutet das, dass der Nerzmantel auch Ricky und Merlin Peters auf dem Gewissen hat? Ich weiß nicht. Vielleicht. Im Augenblick interessiert mich gar nicht so sehr, wer es getan hat, sondern warum. Das wird allmählich faszinierend, Heather. Jeder, der irgendwie damit zu tun hat, ist krampfhaft bemüht, etwas zu verheimlichen. Schau dir Christopher Hampton an. Ein Sportstyp, hm? Er führt sich auf wie ein hochgradiger Neurotiker. Dann Martin Sorobi. Am liebsten möchte der sich in ein Mauseloch verkriechen und nichts mehr sehen noch hören von der Welt. Wo man auch hinfasst, Heather, überall ist's faul. Ich möchte wissen, warum. Das interessiert mich. Und wenn ich dabei auf den Mörder stoße, umso besser. Nachdem sie gegangen war, beendete ich mein Frühstück, badete, rasierte mich und zog mich an. Ich las die Zeitung und fühlte mich hervorragend. Dann überlegte ich den nächsten Schritt. Ich nahm das Telefon und rief Martin Sorobis Büro an. Die Antwort war, dass er sich schon 3 Tage nicht mehr im Betrieb hatte sehen lassen. Man aber glaube, er sei daheim. Während des Gesprächs hörte ich einen schwachen Klick in der Leitung. Also überwachten Sie das Telefon. Das überhört man nicht, wenn man es selbst so oft getan hat wie ich. Ich ging zum Fenster und schaute hinaus. Natürlich. Gegenüber am Garagentor lungerte ein dünner kleiner Kerl herum in einem verschmierten Trenchcoat, den weichen Hut tief in die Stirn gedrückt. Was der da zu suchen hatte, brauchte ich nicht mehr lange zu fragen. Die Zeit konnte ich sparen und dafür überlegen, wie ich meine behagliche Umgebung verlassen könnte, ohne dass er es merkte. Vor dem Haus stand ein großer Möbelwagen und der glückliche Zufall wollte es, dass der Umzug aus demselben Stockwerk vor sich ging, in dem Heather wohnte. Ich verfügte mich also zu diesem Schauplatz und fand den Mann, der die strategischen Anordnungen unter sich hatte. Das ist kein leichter Job, was man mit diesen Umzügen immer zu tun hat. Dabei denken die Leute, wenn man Vorarbeiter ist, dann heißt das nichts als herumstehen und zuschauen. Ja, die Menschheit ist böse, ich weiß. Wie bitte? Ich meine, viel Verständnis findet man nirgends auf dieser Welt. Alles göttlich. Da sehen Sie nur. Jetzt kommt zum Beispiel dieser Schrank da runter. Da muss man genau kalkulieren, wie man ihn runterkriegt. Ah ja, nur glaube ich trotzdem nicht, dass Sie den Schrank aufrecht hinunterbringen. Das können Sie gleich sehen. Was? Wetten? Ich wette einen Pfund, Sie kriegen ihn nicht aufrecht die Treppe hinunter. Gemacht. Das werden die leichtest verdienten grünen Lappen sein, die ich in der Tasche hatte. Halt, halt. Ich muss natürlich selbst im Schrank mit hinuntergetragen werden. Was, wieso? Ja, na, um genau festzustellen, ob er auch wirklich aufrecht bleibt. Sie wollen mich wohl verulten. Ach nein, ich gebe Ihnen 2 Pfund, wenn Sie mich mit dem Schrank hinaustragen lassen. Was? Sie müssen verrückt sein. Mir geht's ja nichts an. Natürlich blieb der Schrank ganz und gar nicht aufrecht beim Transport die Treppe hinunter. Die meiste Zeit stand ich, glaube ich, auf dem Kopf. Der große Stratege hatte wahrscheinlich seine beiden Arbeiter verwechselt und den Kleinen nach vorne und den Großen nach hinten dirigiert. Trotzdem, mit Begeisterung trennte ich mich von 2 Pfundnoten und war glücklich, dem Haus entronnen zu sein, ohne dass mich mein Wachhund dort drüben gesehen hatte. Ich nahm ein Taxi und fuhr nach Hampstead hinaus. Thackeray Lodge ist eines dieser schönen, weitläufigen Landhäuser aus der viktorianischen Zeit. Ich klingelte mindestens 30 Mal, aber niemand kam an die Tür. Schließlich ging ich zur Rückseite und kletterte über die Mauer. Breite Türen von einem der Zimmer führen direkt in den Garten. Auf sie ging ich zu. Durch einen Spalt der vorgezogenen Vorhänge fiel Licht. Martin Sorobi saß in einem hohen Lehnsessel neben dem Kamin. Um ihn herum, soweit das Auge reichte, rollten leere Whiskyflaschen. Als hätte da gerade eine recht ausgiebige Sauferei stattgefunden. So sah auch Sorobi aus. Auf seinem gedunsenen Gesicht standen die Stoppeln mindestens 2 Tage alt und sowas von Säcken unter den Augen. Er sah einfach erschreckend aus. Ich stieß eine der Türen auf und er schrie: Aber Mr. Sorobi, das bin doch nur ich. Alles ist in Ordnung, niemand will Ihnen etwas. Zurück, zurück, sage ich. Ich schieße, wenn Sie noch einen Schritt näher kommen. Legen Sie den Revolver weg, Mr. Sorobi. Der passt nicht zu Ihnen. Zurück, zurück! Sie wissen, wer ich bin, oder? Ich weiß, wer Sie sind. Noch einmal, zurück! Hören Sie doch, Mr. Ich habe Sie falsch eingeschätzt. Dachte nicht, Sie hätten den Mut. Geben Sie mir den Revolver. Fort, ich werde Sie erschießen. Geben Sie mir den Revolver. So. So ist es besser. Das ganze Magazin voll. Sie müssen wirklich Angst haben. Lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Glauben Sie mir, Mr. Sorobi. Ich habe gar nicht vor, mich in Dinge einzumischen, die mich nichts angehen. Aber hier handelt es sich um Mord. 2 Leute sind umgebracht worden. Vielleicht stehen noch andere auf der Liste. Davon können Sie überzeugt sein. Und einer davon bin ich. Wieso? Woher wissen Sie das? Das hat sich schon die ganze Zeit angebahnt. Und ich weiß, Sie werden mich umbringen. Wer ist Sie? Dahinter komme ich eben nicht. Könnten Sie mir vielleicht helfen? Könnten Sie? Wenn man Ihnen trauen dürfte. Eigentlich scheinen Sie tüchtig. Sie können mir bestimmt trauen, Mr. Sorobi. Wenn Sie mir die Wahrheit sagen. Was soll ich Ihnen denn sagen? Erstens, wer Sie erpresst hat. Wieso wissen Sie davon? Dann lassen Sie mich Fragen stellen. Das ist einfacher. Ach, es ist ja auch gleich, wenn ich es Ihnen sage. Sie können dir nichts beweisen. Sie können nicht McMaras Platz einnehmen und mich erpressen. Ich dachte, Sie wollten mir trauen. Trauen kann man niemandem. Das weiß ich. Trotzdem, ich werde es Ihnen erzählen. Vor vielen Jahren, lange bevor ich nach London kam, war ich in einer Geschichte verwickelt, die mit dem Tod eines jungen Mannes zu tun hat. Dieser George Maybrick? Woher wissen Sie? Oh, nur weiter. Haben Sie Maybrick umgebracht? Das weiß ich nicht. Was heißt, Sie wissen es nicht? Ich war betrunken damals. Mabel und ich waren Freunde. Er arbeitete für Christopher Hampton, den Rennstallbesitzer. Und ich an der Zeitung des Ortes. Ich war verliebt in ein junges Mädchen dort. Kitty Stapleton? Ja. Mhm. Ich war völlig vernarrt in sie. Und eines Tages brachte ich sie mit Maybrick zusammen. Vielleicht können Sie sich vorstellen, was passierte. Ich kann's. Ich war jung und dumm und voller melodramatischer Ideen. Ich begann zu trinken. Und eines Abends ging ich hinaus zu Maybricks kleinem Haus auf Hamptons Gut. Ich fand sie dort zusammen. Kitty und George. Ich war sinnlos betrunken. Es kam zu einer Rauferei. Maybrick schlug mit dem Kopf auf dem Kamingitter auf. Ich wartete nicht ab, noch mehr zu sehen. Am nächsten Tag hörte ich, dass er tot sei. Ich brannte durch, ich ging niemals mehr zurück. Später erfuhr ich von einer Untersuchung und dass Selbstmord festgestellt worden war. Was geschah mit Kitty? Ich weiß nicht, sie war weggerannt, Hilfe zu holen, als wir anfingen zu raufen. Auch sie verschwand nach jener Nacht. Es hieß, sie sei ins Ausland. Und Hampton, was für eine Rolle spielte er? Das weiß ich auch nicht. Sie kannten ihn aber. Oh ja. Er hat mir etwas von einem Rennschwindel erzählt, der zur Zeit von Maybricks Tod passiert sein soll. Wissen Sie darüber Bescheid? Ja, er hatte eines seiner Pferde gepult. Er war schwer verschuldet. Ich aber auch. Damals. Deswegen machte ich gemeinsame Sache mit ihm und kannte ja eine Menge Leute in der Stadt und er spekulierte, dass ich ihm ganz nützlich sein würde, falls etwas aufkäme. Nach Hamptons Aussage hat sich Maybrick doch erhängt. Ich weiß, ich war auch ganz erstaunt, als ich das las. Als ich ihn zuletzt sah, lag Maybrick auf dem Boden mit einer Wunde am Kopf. Warum sind Sie nicht zur Polizei gegangen? Ich hatte Angst. Wie hat Ricky McMurra diese Geschichte nur wieder ausgegraben? Nach 15 Jahren. Keine Ahnung. Er kam zu mir und sagte, er sei im Besitz von konkretem Beweismaterial in Form eines Briefes, aus dem er vorging, ich habe Maybrick umgebracht. Er wusste alles darüber. Details, von denen ich glaubte, keine lebendige Seele könne etwas darüber wissen. Ich hatte Angst. Und zahlte ihm. Und als McMurra starb, hörten die Erpressungen nicht auf? Nein, das ist es eben. Am Tag nach seinem Tod erhielt ich einen Anruf. Männliche oder weibliche Stimme? Weibliche. Erkannten Sie sie? Nein. Sie gab mir 3 Tage Bedenkzeit. Die 3 Tage sind heute abgelaufen. Und warum haben Sie sich hier eingeschlossen? Meine Nerven taten nicht mehr mit. Sie wissen, ich bin sowieso in Behandlung. Was ist das? Die Torklingel. Ich werde nachsehen. Nein, nicht! Ich habe Angst! Ist doch alles in Ordnung, Mr. Sorobi. Ich werde schon dafür sorgen, dass Ihnen nichts passiert. Ist Mr. Sorobi zu Hause? Darf ich fragen, wer ihn zu sehen wünscht? Dr. Frey. Oh, kommen Sie herein, bitte. Dr. Alexander Frey? Ja. Haben Sie nicht eine private Idiotenfabrik draußen in Blackheath? Ich habe ein Nervensanatorium. Ja, genannt das Glendale. Ja. Warum? Oh, es interessiert mich nur. Es hat schon einen ganz schönen Ruf. Oder sollte ich sagen, Verruf? Von was reden Sie eigentlich? Tut nichts zur Sache. Kommen Sie jetzt und besuchen Sie Mr. Sorobi. Wir können uns später unterhalten. Martin, aber mein Guter, wo haben Sie denn gesteckt? Ich fühlte mich nicht sehr wohl. Aber mein armer Martin, Sie sehen ja schrecklich aus. Sie müssen vorsichtiger sein. Das sage ich doch die ganze Zeit. Sie hätten mich sofort anrufen sollen. Tja, ich weiß. Ja, wir müssen uns aussprechen. Wenn Ihr Freund uns nun vielleicht allein lassen würde? Sie gehen besser, Mr. O'Dell. Ich werde in einem anderen Zimmer warten. Aber Mr. Sorobi wird heute nicht mehr in der Lage sein, Sie zu sprechen. Dann werde ich mich zu ihm setzen und Romeo mit ihm spielen. Bitte gehen Sie. Ja, Mr. O'Dell. Gehen Sie bitte. Schön, dann gehe ich. Aber ich komme zurück. Da hatte ich also Dr. Frey und Martin Sorobi zusammen allein gelassen. Höchst ungern. Dr. Frey. Schon wieder eine mysteriöse Figur. So verließ ich das Haus, nahm das nächstbeste Taxi und verfügte mich zur Wimpole Street. Auf dem Weg dorthin dachte ich noch einmal nach über alles, was in den letzten Tagen passiert war. So viel stand fest. Die Erpressungen an Hampton und Sorobi waren der Kernpunkt der Sache. Der Erpressungen wegen waren Ricky McMurra und Marilyn Peters umgebracht und ich von der Dame im Nerz ins Glendale gesperrt und mit Morphium vollgepumpt worden. Wer das Motiv für diese Erpressungen fand, hatte den Schlüssel zur übrigen Geschichte. Und Dr. Freys Sprechzimmer schien mir kein schlechter Platz danach zu suchen. Sorobi war Freys Patient. Zweifellos hatte ihm während der psychoanalytischen Behandlung von Maybricks Tod erzählt. Und Frey hatte sicherlich Aufzeichnungen darüber in seiner Kartothek. Diese Kartothek musste ich sehen. Mit diesem Feldzugsplan sprang ich die Treppen des Hauses hinauf und klingelte neben dem Schild Dr. Alexander Frey, Spezialist für Nervenkrankheiten. Eine junge Dame öffnete mir. Sind Sie angemeldet? Ja. Bitte treten Sie ein. Wie war noch Ihr Name? War noch nicht. Ist. Odell. Philip Odell. Ich sprach Dr. Frey vorhin draußen in Hampstead. Wir vereinbarten, hier zusammenzutreffen. Oh. Wollen Sie bitte einstweilen im Wartezimmer Platz nehmen? Darf ich fragen, sind Sie sehr beschäftigt im Augenblick? Ich habe zu tun, ja. Könnten Sie sich nicht kurze Zeit nehmen, mich ein wenig zu unterhalten? Bedauere sehr. Ich habe nämlich furchtbar Angst, wissen Sie. Handhalten gehört nicht zu meinen Aufgaben. Na, Sie werden auch nicht unter dem Eindruck stehen, dass ich kam, sah und siegte. Ich meine, soweit es diese junge Dame betraf. Mein Charme schien ihr völlig, aber auch völlig entgangen zu sein. Ich setzte mich und rauchte eine Zigarette. Dame Eisblond saß in einem offenen kleinen Verschlag neben dem Wartezimmer und beklopfte ihre Schreibmaschine mit rasender Geschwindigkeit. Ich lehnte mich lässig gegen die Türfüllung und versuchte dreinzuschauen, als ob es mir gleichgültig sei, wann und ob sie Notiz von mir nehme. Ich zog mich etwas zurück, um weiter zu überlegen, und schob ein Stück Kaugummi in den Mund. Und da, was glauben Sie, während ich ganz in Gedanken versunken das Päckchen öffnete, stoppte die Maschine. Mr. Odell, ist das da Kaugummi? Ja, wollen Sie ein Stück? Das wäre reizend von Ihnen. Hier, bitte. Sie können das ganze Päckchen behalten, ich brauch's nicht. Oh, Mr. Odell, tausend Dank. Kaugummi, wie wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon keinen mehr gesehen habe. Kommen Sie denn aus Amerika? Hier gibt es doch keinen. Wie soll ich Ihnen nur danken? Erzählen Sie mir halt ein wenig. Aber ich kann doch nicht... Sie werden bestimmt keine Nachteile davon haben, das verspreche ich Ihnen. Was wollen Sie eigentlich wissen? Nur ein paar Dinge über Martin Sorobi. Was ist los mit ihm? Das kann ich Ihnen auch nicht genau sagen. Er macht den Eindruck und hat die Angewohnheiten eines manisch-depressiven. Gewisse Anzeichen deuten allerdings auch auf gehemmte Persönlichkeitsentwicklung. Was Sie nicht sagen. Er kommt hierher und lässt sich psychoanalytisch behandeln. Seit wann denn? Oh, seit etwa 3 Monaten. Ich muss gestehen, ich habe Herrn Freud noch nicht genau studiert. Wie macht man das eigentlich, sich psychoanalytisch behandeln lassen? Ach, da lässt der Doktor Sie auf eine Couch legen und bringt Sie dazu, sich zu entspannen. Und dann einfach herauszureden, was immer Ihnen in den Kopf kommt. Ach, macht er sich Notizen über das, was der Patient ihm erzählt? Oh ja. Könnten wir nicht einmal kurz die Notizen über Martin Sorobi ansehen? Aber nein. Und es würde zudem nichts nützen. Sie sind in Geheimschrift geschrieben. Können Sie sie auch nicht lesen? Nein. Kann niemand sie lesen, außer dem Doktor selbst? Ich glaube nicht. Vielleicht seine Frau. Sie war seine Sekretärin, bevor sie heirateten. Nur seine Frau, vielleicht. Haben Sie irgendwo ein Bild von ihr? Nein, sie wohnen gar nicht hier. Das Haus ist etwas weiter oben, Nummer 58. Oh, das wird Dr. Frey sein. Soll ich ihm sagen, dass Sie warten? Fragen Sie ihn, ob ich ihn gleich sehen kann. Ich bin eilig. Ich will mein Möglichstes tun. Dr. Frey lässt bitten, Mr. Odell. Kommen Sie herein, Mr. Odell. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Oh, das macht nichts. Meine Zeit war nicht verloren. Wie geht es Mr. Sorobi? Etwas besser. Ich gab ihm ein Beruhigungsmittel und brachte ihn dazu, ins Bett zu gehen. Und was kann ich für Sie tun, Mr. Odell? Ich habe damit 2 Mordfällen zu tun, Dr. Frey. Beide stehen im Zusammenhang mit den Erpressungen an Martin Sorobi. Aber nein. Sie wissen doch wahrscheinlich, dass er erpresst wurde in letzter Zeit. Ja, das weiß ich. Irgendjemand hat ausfindig gemacht, was George Maybrick vor 15 Jahren passierte. Was mich interessiert ist, wie hat dieser irgendjemand etwas darüber erfahren? Woher sollte ich das wissen, Mr. Odell? Dr. Frey, 15 Jahre lang hielt Sorobi seinen Mund über die ganze Geschichte. Und nichts rührte sich. Vor etwa 3 Monaten begann er zu Ihnen zu kommen und sich psychoanalytisch behandeln zu lassen. Ihnen erzählte er die Wahrheit, wie ich annehme. Die Wahrheit über Maybricks Tod. Und kurz darauf begann die Sache mit der Erpressung. Wollen Sie mich vielleicht der Erpressungen bezichtigen, Mr. Odell? Ich kann nur sagen, nach meiner Ansicht ist es höchst wahrscheinlich, dass der Erpresser seine Informationen von Ihnen hatte. Ich sehe nicht, woanders er sie hätte bekommen können. Was Mr. Sorobi mir während der Behandlung sagte, ist geheim. Ich habe es keiner Menschenseele weitererzählt. Sie machten sich aber doch wohl Notizen über seinen Fall, oder? Ja. Mr. Hampton ist hier, Dr. Frey. Gut, bitten Sie ihn herein. Ach. Hampton ist auch Ihr Patient? Ja. Sie wissen, auch er wird erpresst. Guten Morgen, Herr Doktor. Oh, hallo, Mr. Hampton. Geht es wieder schlechter mit den Nerven? Man muss es Ihnen lassen, Mr. Odell. Sie treten immer in Erscheinung, wo man sie am wenigsten vermutet. Nicht wahr? Es ist wirklich fast verwirrend mit Ihnen. Man weiß nie, was Sie gerade tun. Dabei arbeite ich mir die Knochen wund für Sie. Für mich? Sie haben mir doch einen Scheck über 300 Pfund gegeben. Er steckt zwar immer noch in meiner Tasche, es besteht aber berechtigte Hoffnung, dass ich bald damit beginnen kann, ihn guten Gewissens aufzuessen. Was war es noch, was Sie für mich tun wollten? Aufklären, wer Sie erpresst. Und ist es Ihnen gelungen? Ich glaube, ja. Wollen Sie mir nicht sagen, wer mich erpresst? Nicht hier, Frau Dr. Frey. Dann kommen Sie aber zu mir, so bald wie möglich. Selbstverständlich, Mr. Hampton. Also, auf Wiedersehen, Dr. Frey. Vielen Dank. Guten Tag, Mr. O'Dell. Haben Sie denn auch mit den Nerven zu tun, Mr. O'Dell? Nein, ich brauche keine Psychoanalyse. Meinen Komplex kenne ich. Neugierde. Dr. Frey und ich trafen uns vorhin zufällig draußen in Hampstead bei Mr. Sorobi. Und da kam ich auf die Idee, dass von ihm vielleicht etwas zu erfahren sei. Ich bin auch keineswegs enttäuscht in meinen Erwartungen. Es war ungemein aufschlussreich und nützlich. Guten Morgen, meine Herren. Mr. O'Dell? Ja? Sie haben ihm hoffentlich nichts über unser Gespräch gesagt. Dr. Frey. Mr. Hampton. Oh, Moment mal. Ich möchte doch wissen, was Hampton da erzählt. Dieser junge O'Dell sagt, er habe Sie bei Martin Sorobi getroffen. Ja, warum? Ist Sorobi denn auch in Behandlung bei Ihnen? Ja. Ach, denn das wusste ich gar nicht. Wie interessant. Lässt er sich auch psychoanalytisch behandeln? Ja. Vielleicht legen Sie sich aber jetzt hin, Mr. Hampton, damit wir beginnen können. Ich glaube besser nicht. Dr. Frey, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir heute aussetzen? Ich fühle mich nicht in der rechten Stimmung. Aber wollten Sie es nicht gern so bald wie möglich hinter sich bringen? Das schon. Mir ist nur eben etwas eingefallen, was ich unbedingt noch hätte tun sollen. Wenn es Ihnen recht ist, möchte ich lieber morgen wiederkommen. Natürlich, Mr. Hampton. Wie Sie wollen. Tut mir leid, Sie aufgehalten zu haben. Mr. Hampton ist weggegangen. Ja, und wie plötzlich. Was ihm da eingefallen ist, möchte ich wissen. Das hat er noch nie gemacht. Sonst bleibt er immer stundenlang. Er lässt sich nämlich mit wahrer Wonne psychoanalysieren. Ein Schauspieler erster Klasse. Ja, davon habe ich auch schon einiges erlebt. Noch eins. Wissen Sie zufällig Mrs. Freys Mädchennamen? Doch, ja. Moment mal. Ach, es liegt mir auf der Zunge, Miss Kitty. Stapleton? Ja. Ja, Kitty Stapleton. Junge, Junge. Kitty Stapleton. Ich rannte auf die Wimpole Street hinaus wie ein Kind nach Schulschluss. Jetzt fing es wirklich an, sich zusammenzureimen. Kitty Stapleton. George Maybrick und Kitty Stapleton hatten sich geliebt. Maybrick war umgebracht worden. Von Hampton oder von Sorobi oder von beiden zusammen. Die Tat war unentdeckt geblieben. Aber Kitty wusste davon, konnte jedoch nichts beweisen. 15 Jahre wartete sie auf den Beweis, bis nämlich Hampton und Sorobi zu ihrem Mann kamen und ihm im Laufe der Behandlung die Wahrheit erzählten. In seinen Notizen hatte sie sie endlich gefunden, schwarz auf weiß. Dann ging sie daran, die beiden Männer zu ruinieren, die ihren Geliebten getötet hatten. So war's. Sie war es, die Ricky McMurrah als Zwischenträger benutzt hatte. Ja, alles reimte sich jetzt. Blieb nur noch aufzuklären, wer Ricky und Marilyn Peters getötet hatte und warum. Währenddessen aber hatte Inspektor Rigby auch nicht Daumen gedreht. Wie gewöhnlich in den letzten Tagen schnüffelte er in fremdem Eigentum herum, diesmal in Heathers Wohnung. Als sie mittags nach Hause kam, um nach mir zu sehen, fand sie Inspektor Rigby damit beschäftigt, ihren Schreibtisch auszuräumen. Sergeant Layton war mit von der Tour, wenn auch ohne Begeisterung. Philipp! Kommen Sie nur herein, Miss McMurrah. Oh, Sie. Jawohl, Miss McMurrah, ich. Ist mein Schreibtisch interessant? Mittelmäßig. Anderer Leute Post scheint Ihnen jedenfalls Spaß zu machen. Ich habe Ihren Schreibtisch in meiner offiziellen Eigenschaft als Polizeiinspektor durchsucht, Miss McMurrah. Hier ist der Hausführungsbefehl. So, so. Haben Sie vielleicht auch die Briefe gelesen, die Cedric unterschrieben sind? Nein. Schade. Hätten Sie tun sollen. Der hatte wirklich, was man Temperament nennt. Es könnte Ihnen gar nicht schaden, wenn Sie einmal erführen, wie die andere Hälfte der Menschheit fühlt und denkt. Was gibt's da zu lachen, Layton? Oh. Haben Sie vor, länger zu bleiben, Inspektor? Das hängt davon ab. Könnten Sie wohl Ihren Entschluss sofort fassen? Wenn Sie nämlich länger als nur ein paar Minuten bleiben wollen, würde ich mich meinerseits nach einer anderen Wohnung umsehen. Wir suchen Mr. O'Dell, Miss McMurrah. Wissen Sie, wo er ist? Hat der Inspektor ihn nicht in meinem Schreibtisch gefunden? Ich verbitte mir solche Witze, Miss McMurrah. Wo ist O'Dell? Na? Ach, Sie meinen, Sie wollen wissen, wo er jetzt ist? Nur gut, dass Sie mich endlich begriffen haben. Ja, er ist nur rasch hinuntergegangen, sich ein paar Zigaretten kaufen. Ach, braucht er immer so lange dazu? Sergeant Layton und ich sitzen schon fast eine Stunde hier. Und direkt dort gegenüber ist ein Zigarettenladen. Ja, vielleicht hatten Sie seine Marke nicht vorrätig. Jetzt stimmen Sie mal her, Miss McMurrah. Entschuldigen Sie bitte das Telefon. Ja, hallo? Ja, gerne, sofort. Für Sie, Inspektor Rigby. Danke. Inspektor Rigby. Ja. Ja. Wie ist die Adresse? Thackeray Lodge, Heath Road. Gut, ich komme gleich. Ich muss weg, Miss McMara. Sobald wie möglich werde ich wieder hier sein. Wenn Odell mit seinen Zigaretten zurückkommt, behalten Sie ihn bitte in der Wohnung, ja? Und ja, bestellen Sie ihm, ich erwarte ihn vorzufinden. Ja. Bei Strafandrohung. Ja. Gut, Layton, gehen wir. Was Neues? Ja, Martin Sorobi wurde gerade gefunden. Erwürgt. Ist Mrs. Fry zu Hause? Darf ich um Ihren Namen bitten, Sir? Odell, Philip Odell. Bedauere, Mrs. Fry ist nicht zu Hause. Ich bin sicher, sie ist zu Hause, wenn Sie ihr meinen Namen sagen. Versuchen Sie es. Nein, nicht. Ich... Also nur zu, fix, fix, fix. Mrs. Fry lässt bitten, Mr. Odell. Na, sehen Sie? Mrs. Fry ist oben auf dem Dachgarten. Wenn Sie den Lift hier benutzen wollen, drücken Sie nur bitte auf den Knopf hier. Die Wohltaten der modernen Technik. All right, schließen Sie die Tür. Mr. Odell. Ich hatte also recht. Kitty Stapleton, Mrs. Fry. Die unfassbare Dame im Nerz. Ich erwartete, Sie zu sehen. Sie dachten sich also, dass ich Sie finden würde. Ja, mein eigener Fehler, Sie aus dem Glendale entwischen zu lassen. Was werden Sie tun, Mr. Odell? Im Augenblick eine Zigarette rauchen. Leisten Sie mir Gesellschaft? Danke. Danke. Ja. Jetzt habe ich wohl die ganze Geschichte zusammen. Zum größten Teil wenigstens. Wie ungemein scharfsinnig von Ihnen. Nein, eigentlich nicht. Genau genommen war ich so borniert wie selten. Hätte ich auch nur einen oder zwei Schritte weiter als meine eigene Nasenspitze gesehen, wäre ich wahrscheinlich bedeutend früher hier gelandet. 15 Jahre sind Sie jetzt mit Ihrem Hass im Herzen herumgelaufen und schon zwei Menschen mussten deswegen ihr Leben lassen. Sehr hässlich alles. Auch der Anfang war hässlich. Können Sie sich vorstellen, was es für mich bedeutete, als George Maybrick ermordet wurde? Können Sie verstehen, was ich durchmachte? Ich glaube, ja. Ich möchte bezweifeln. Niemand, der nicht dasselbe erlebt hat, kann, glaube ich, ermessen, was es heißt, den Mann, den man liebt, brutal ermordet zu wissen. Vielleicht. Aber so viel verstehe ich. Ihre Rache hat Ricky McMahon und Marilyn Peters das Leben gekostet. Ich habe sie nicht getötet. Nein? Nein. Auch wenn Sie nicht selbst der Mörder sind, Sie sind schuld am Tod der beiden. Nein. Ich hatte ein geschäftliches Abkommen mit McMary. Als er es übernahm, Hampton und Sorobe für mich zu erpressen, wusste er ganz genau, was er damit einging. Dafür, dass er am Ende um die Ecke gebracht wurde, kann ich nichts. Das glauben Sie doch selbst nicht. Was wollen Sie? An meine besseren Gefühle appellieren? Falls dem so ist, werden Sie wenig Erfolg haben. Meinen Sie? Ich glaube, Sie sind reichlich sentimental, Mr. Odell. Schon möglich. Auf alle Fälle tut es mir immer leid, jemanden vor die Hunde gehen zu sehen. Und Sie glauben, das ist bei mir der Fall? Ja, man kann nicht 15 Jahre lang von Hass leben, ohne dahin zu kommen. Oh, gleich fange ich an zu weinen. All right. Angenommen, Sie hätten erreicht, was Sie wollten. Angenommen, ich wäre nicht in diese ganze Geschichte hineingestolpert. Es wäre Ihnen gelungen, Hampton und Sorobi klein zu machen. Was dann? Dann hätte ich die Befriedigung zu wissen, dass der Mord an George Maybrick gerecht ist. Schon, aber um welchen Preis? Zwei Menschenleben. Glauben Sie, Sie könnten je wieder ruhig und zufrieden ein normales Leben führen? Glückliche Gattin, vielleicht Mutter? Mit zwei Menschenleben auf dem Gewissen? Seien Sie doch ruhig. Und was ist mit dem kleinen Dr. Fry, dem Mann, den Sie heirateten? Haben Sie auch nur einen Gedanken an ihn verschwendet? Er scheint ein anständiger, guter Mensch. Sie haben ihn nur geheiratet, um an den Beweis zu kommen, auf den Sie warteten. An das Material, mit dem Sie Hampton und Sorobi ruinieren wollten. Warum gingen Sie nicht zur Polizei und überließen es denen, für Gerechtigkeit zu sorgen? Sorobi und Hampton haben schon einmal das Gesetz begaunert. Vor 15 Jahren. Wahrscheinlich wäre es Ihnen auch ein zweites Mal gelungen. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Ja. Jetzt ist das Spiel jedenfalls zu Ende und Sie werden sich noch einiges ausdenken müssen, wenn Sie dem Strick entgehen wollen. Dem Strick? Dem Strick. Mich interessiert nur noch, wer hat Ricky McMara umgebracht? Ich nicht, das habe ich Ihnen bereits gesagt. Erzählen Sie das der Polizei. Vielleicht sind die dort nicht so skeptisch wie ich. Ich kann sowieso nichts weiter tun. Jetzt ist das Gesetz an der Reihe. Wollen Sie mit mir kommen? Oder wollen Sie hier verhaftet werden? Ich werde mit Ihnen kommen. Gut. Ich gehe meinen Hut holen. Sie ging ins Haus hinein durch eine der breiten Türen, die auf den Dachgarten führten. Eigentlich tat sie mir leid, sie war eine bezaubernde Frau. Dass jemand wie sie in diese scheußliche Geschichte verwickelt sein sollte, es schien alles so falsch. Ich stand auf dem Dach zwischen ihren Pflanzen und Blumen, wartend und genau genommen traurig. Nach 5 Minuten wurde mir klar, dass ich umsonst wartete. Sie kam nicht wieder. Ich ging durch dieselbe Tür, durch die sie gegangen war. Sie führte in ihr Schlafzimmer. Der Raum war leer. Aber er hatte ein Fenster nach der anderen Seite und dieses Fenster führte auf den Dachgarten des Nachbarhauses. Es stand offen. Ich stieg hinaus und da war auch schon eine Tür, durch die sie hinuntergegangen sein musste. Ich folgte, aber sie hatte 5 Minuten Vorsprung. Nach einer halben Stunde gab ich es auf zu suchen. Es war hoffnungslos. Also wieder einmal ein Taxi und zu Heathers Wohnung. Wirklich, ich hätte zu Dr. Frey gehen und meinen Kopf untersuchen lassen sollen. Können Sie sich etwas Dümmeres vorstellen, als Sie mir jetzt noch entkommen zu lassen? Hallo Doktor, Todesursache schon festgestellt? Ja, Erdrosselung. Kein sehr angenehmer Anblick, wie? Einer wirkte, sieht nie sehr angenehm aus. Hat man ihn so gefunden? Ja, hier im Stuhl zusammengesunken. Er scheint sich nicht sehr gewehrt zu haben. Na, genau wie dieses Petersmädchen neulich. Sieht mir überhaupt nach derselben Handschrift aus. Der Kerl, der es getan hat, scheint sein Handwerk zu verstehen. Layton! Inspektor? Haben Sie festgestellt, was über die näheren Umstände bekannt ist? Nicht viel. Ist alles schon aufgenommen, was zu erfahren war. Die Nachbarn wissen von nichts. Sir Robbie war allein im Haus. Seine Dienstboten hat er alle vor 3 Tagen weggeschickt. 1, 2, 3, 5 Whiskyflaschen. Zigarettenstummel und Asche, wo ich mir nur schaut. Sieht mir nach einer alkoholischen Party aus. Oh, was haben wir denn da? Ein Scheck. Zahlen Sie 300 Pfund an Philip O'Dell, Martin Sorobi. Heutiges Datum. O'Dell? Ihr Freund, Layton. Ja, aber Inspektor, Sie glauben doch nicht ernstlich, er könnte das gewesen sein. Was meinen Sie? Ach, das ist doch absurd. O'Dell weiß, von allem anderen abgesehen, dass Sie ein Auge auf ihn haben. Ist da vielleicht zu vermuten, er würde einen Mord begehen? Mord ist höchst selten vor der Tat zu vermuten. Aber meinen Sie, ein Mann von seiner Laufbahn würde ausgerechnet neben die Leiche seines Opfers einen Scheck auf seinen Namen deponieren? Der Fall ist sehr komplex, Layton. Alles ist möglich. Na. Kommen Sie, Layton. Wohin? Zu Heather McMurray. Jetzt müssen wir O'Dell sprechen. War das die Türklingel? Ja. Hm. Inspektor Rigby wahrscheinlich. Schon möglich. Heather, sei lieb und wirf mir eine Zigarette rüber. Hier, fang. Danke. Willst du noch einen Whisky? Oh, danke, lass mich mein Glas erst austrinken. Ah, wirklich gemütlich. Ja, sehr. Du und ich vom Kamin, während über die Stadt draußen sich langsam die Dämmerung senkt. Trautes Heim, Glück allein. Heather? Ja, mein Liebling? Ob das die Türklingel ist? Ja, was meinst du? Ich halte es für durchaus möglich. Ja. Alright, ich gehe. Nein, so was, Inspektor Rigby, wie reizen. Kommen Sie für Fahrrad. Danke. Philipp, Besuch, ja? Rat mal wer. Inspektor Rigby, welch freudige Überraschung. Wollen Sie nicht ablegen? Ich habe nicht vor zu bleiben. Nicht, wie schade. Sind Sie eigentlich taub, Sie beide? Taub, Inspektor? Ich klingle seit mindestens 5 Minuten. Oh. Wirklich? Sind Sie bereit, O'Dell Ihre Aussage jetzt zu machen? Selbstverständlich, jederzeit, Inspektor Rigby. Dann wollen wir zum Yard fahren, dort können wir ungestört sprechen. Mit Vergnügen. Ich hole meinen Hut und Mantel. Ach, Miss McMurray, ich wollte Sie sowieso noch etwas fragen. Ja, bitte, Inspektor. Als ich heute Mittag hier war, hörten Sie das Telefongespräch doch. Sie wissen, Martin Sorobi wurde ermordet. Ja. Haben Sie schon etwas zu O'Dell darüber gesagt? Nein, noch nicht. Ich bin eben erst zurückgekommen. Gut, dann tun Sie es auch vorläufig nicht. Ich möchte es ihm selbst sagen. Außerdem wird es noch geheim gehalten. Bitte richten Sie sich danach. Aber gern, Inspektor. Werden Sie O'Dell lange brauchen? Das hängt von ihm ab. So. Ah, Mr. O'Dell, da sind Sie. Schön, gehen wir. Ja, Wiedersehen, Engel. Ich rufe auf jeden Fall an. Wiedersehen. So viel scheint festzustehen. Kitty Stapleton, alias Mrs. Fry, oder wie immer sie sich nennt, hat Hampton und Sorobi erpresst. Und zwar mit Material, das sie ihres Mannes Patientenkartei entnahm. Aber warum hat sie einen Mittelsmann genommen? Warum Ricky McMurray? Tja, wie ich mir es zusammenreime, hatte sie diese 15 Jahre damit verbracht, nach Beweismaterial zu suchen, nach irgendetwas, womit sie Hampton und Sorobi des Mordes an Maybrick überführen könnte. Und tatsächlich erreichte sie ihr Ziel, indem sie Dr. Frey heiratete. Und wenn etwas von so langer Hand vorbereitet ist, will man zum Schluss natürlich kein Risiko eingehen. Ergo ließ sie zunächst einmal McMara auf Hampton und Sorobi los, um festzustellen, ob und wie die beiden überhaupt reagieren. So etwas stelle ich mir es vor. Nur, warum wurde McMara dann umgebracht? Vielleicht hat er seine Schuldigkeit getan. Odell? Ja? Wenn wir sie vernehmen können, vielleicht klärt sich dann der Zusammenhang und wir wissen, wer McMara, Marion Peters und Sorobi ermordet hat. Sorobi? Ist Sorobi tot? Ja, er wirkt, vor 2 Stunden ungefähr. Der Mörder ließ die Haustür offen, einer unserer Wachtmeister kam zufällig vorbei, sah nach und fand die Bescherung. So hatten wir die Meldung schon nach sehr kurzer Zeit. Aber ich war doch noch bei Sorobi, vor kaum 2 Stunden. Als ich wegging, war Dr. Frey bei ihm. Das weiß ich, hören Sie, Odell. Ich möchte nicht, dass Sie mit irgendjemand darüber sprechen. Nur 6 Leute wissen bisher von Sorobis Tod. Wir 3 hier, der Wachtmeister, der Polizeiarzt und Miss McMara. Mhm. Ich wünsche, dass niemand sonst davon erfährt. Haben Sie mich verstanden? Natürlich, aber... Holen Sie den Wagen, Layton. Zu Befehl, Inspektor. Jetzt hoffe ich nur, wir werden Kitty Stapleton bald auftreiben. Dann wird sich auch zeigen, wie weit sich Ihre Aussagen decken. Und wie wollen Sie inzwischen über mich disponieren? Soll ich hier warten? Nein, Sie können gehen. Aber bleiben Sie mit mir in Verbindung. All right. Weidmanns Heil. Moment noch, Odell. Ja? Schon mal gesehen? Bezahlen Sie 300 Pfund an Philip Odell, Martin Sorobi. Wo ist das denn her? Wurde neben Sorobis Leiche gefunden. Schon der 2. Scheck über 300 Pfund, den Sie jetzt haben, nicht? Hm. Den 1. bekamen Sie von Christopher Hampton, wenn ich mich nicht täusche. Und? Als McMara noch die beiden erpresste, ließ er sich jeweils 300 Pfund geben. Und? Wie Sie selbst sagten, besteht zweifellos ein Zusammenhang zwischen den Erpressungen und den Mordfällen. Alright. Vergessen Sie nicht, Ihre Telefonnummer bei der Zentrale zu hinterlassen. Odell, melde, Vernehmung erfolgreich beendet. Inspektor Rigby hat mich wieder auf die Menschheit losgelassen. Was wollen wir tun? Tun? Heute noch? Oh ja. Erinnerst du dich an den Abend, an dem wir ausgehen wollten und stattdessen anfingen, uns mit Mord zu beschäftigen? Damals hast du mir versprochen, wir werden alles nachholen, so wie die Geschichte vorbei ist. Ja, ja. Also, soweit es uns betrifft, ist jetzt alles vorbei. Den Rest muss Inspektor Rigby erledigen. Also, was hältst du von einer kleinen Feier? Ach, Philipp, es ist 10 Uhr vorbei. Ich gehe gerade ins Bett. Kommt gar nicht in Frage. Mein Herz, du musst dich wieder anziehen. Wir könnten in diesen neuen Club gehen. Eden heißt er, glaube ich. Es soll ganz nett sein. Ich bin in einer halben Stunde mit einem Taxi bei dir. Na, mir soll's recht sein, aber nimm kein Taxi. Wir können ja meinen Wagen. Netter kleiner Wagen, mein Herz. Ich dachte, das Eden ist in der Nähe von Berkeley Square. Stimmt. Ja, und du fährst nach South Kensington. Genau entgegengesetzt. Was hast du denn vor? Links abzubiegen zum Thamesufer. So, und jetzt fahren wir hier wieder nach rechts. Gott, was für ein Spiel treibst du eigentlich? Ich versuche nur festzustellen, ob der kleine gelbe Zweisitzer dort wirklich hinter uns her ist. Ach, warum denn? Eine gute Frage. Das werden wir hoffentlich bald wissen. Aber wie denn? Indem wir ihm weiter folgen lassen. Also nicht ins Eden? Doch. Irgendjemand scheint sich dafür zu interessieren, wohin wir gehen. Inspektor Rigby kann es nicht sein. Ihm habe ich es vor 10 Minuten erst erzählt. Ach, das fängt ja wieder gut an. Meinst du? Wieso? Und hast du nicht gesagt, der Fall sei erledigt, soweit es uns betrifft? Und was soll jetzt der Wagen hinter uns? Möchtest du lieber nach Hause ins Bett? Aber nein, natürlich nicht. Philipp? Ja? Sehr viel Vergnügen scheint es dir hier nicht zu machen. Nicht? Wie meinst du? Oh, nur weil du seit einer halben Stunde kein Wort mehr gesprochen hast. Wirklich? Verzeih mal, Dinge. Ich bin eben stillvergnügt. Was ist los, Philipp? Sorgen? Wie kommst du darauf? Nein, nein. Momentchen, Heather. Den Klavierspieler kenne ich. Vielleicht kann uns etwas Ermunterndes vorspielen. Hallo, Jerry. Philipp Odell, was bringt Sie hierher? Missverstandene Vergnügungssucht, würde ich sagen. Das ist Jerry, Heather. Jerry, Miss McMara. Guten Abend. Guten Abend. Philipp meinte, Sie könnten uns etwas spielen, was ihn in bessere Laune versetzt. Bitte, größten Vergnügen. Was soll's sein? Schmalz, Wehbock, Swing? Kennen Sie How Little We Know, Jerry? Klar, wird gemacht. Wenn ihr Pause habt, kommen wir uns an den Tisch, Jerry, und trinken ein Glas mit uns. How Little We Know. Wie wenig wir wissen. Könnte unser Motto sein, meine Herren. Ach, das kann jeder auf sich beziehen. Oh, du bist ein Zyniker. Aber ich finde, für uns ist es besonders zutreffend. Jetzt haben wir wirklich hart gearbeitet und auch einigermaßen etwas erreicht. Und trotzdem, was wissen wir wirklich über den ganzen Fall? Ach, habe ich nicht gesagt. Du bist noch keineswegs fertig damit. Ich weiß noch immer nicht, wer deinen Bruder umgebracht hat. Aber ich dachte, wer der Mörder ist, interessiert dich gar nicht so das sehr. Das war einmal. Jetzt dafür umso mehr. Oh, wie sieht man denn hier? Störe ich ein Tête-à-tête? Mr. Hampton! Machen Sie Feierabend, oder? Darf ich mich kurz zu Ihnen setzen? Bitte sehr. Darf ich vorstellen, Mr. Hampton, Miss McMurray. Miss McMurray ist Rickys Schwester. Guten Abend, Miss McMurray. Wenn ich richtig verstanden, sind Sie der Grund, warum Mr. Odell in diese ganz abscheuliche Geschichte verwickelt wurde? Ach, erinnern Sie mich nicht daran, Mr. Hampton. Ich habe keine ruhige Minute mehr seither. Kommen Sie oft ins Eden, Mr. Hampton? Nein, heute zum ersten Mal. Sie sind uns nicht zufällig in einem gelben Zweisitzer nachgefahren vorhin? Ich nicht. Da war Parkin, mein Diener. Erlauben Sie, dass er bei uns Platz nimmt? Natürlich. Je mehr, desto besser. Guten Abend, Mr. Odell. Sie sind wirklich ein guter Spürhund, Parkin. Falls Sie einen neuen Job suchen, ich möchte annehmen, Inspektor Rigby könnte Sie brauchen. Besten Dank, Sir. Mr. Odell ist in Feststimmung, Parkin. Tatsächlich? Warum? Eigentlich habe ich gedacht, Sie arbeiten für mich, Mr. Odell. Ich meinte, Sie stellen fest, wer mich erpresst. Habe ich, Mr. Hampton. Und jetzt verfeiern wir Ihre 300 Pfund. Aber wäre es dann nicht allmählich Zeit, dass Sie mich von dem Ergebnis verständigen? Natürlich, gern. Es ist Kitty Stapleton. Kitty Stapleton? Ja. Oder vielleicht kennen Sie sie besser unter Ihrem jetzigen Namen, Mrs. Alexander Fry. Das ist doch nicht möglich. Ja, haben Sie sie denn nie getroffen, wenn Sie zu Dr. Fry gingen? Nein, ich hörte nur, dass er vor einiger Zeit geheiratet hat. Und ich war immer der Meinung, sie sei im Ausland verschwunden. Was wollen Sie jetzt tun? Was kann ich tun? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird es eine Untersuchung geben und die Polizei wird wissen wollen, wieso Kitty behaupten kann, sie hätten Maybrick umgebracht. Maybrick hat Selbstmord begangen. Der Fall ist längst abgeschlossen. Umso besser, dann brauchen Sie sich ja keine Sorgen zu machen. Oder doch? Mr. Hampton, ich glaube, es ist Zeit für uns nach Hause zu gehen. Augenblick, Parkin. Etwas möchte ich noch von Ihnen wissen, Mr. Odell. Ja? Wer hat McMurray, Marilyn Peters und Martin Sorobi umgebracht? Ich habe den Fall abgegeben. Inspektor Rigby ist jetzt derjenige welcher. Vielleicht kann er es Ihnen sagen. Ach so, ich verstehe. Na, dann werde ich mich für heute zurückziehen. Viel Vergnügen noch, ihr zwei. Danke, danke. Und falls Sie wieder einmal einen Auftrag haben, Mr. Hampton? Ich hoffe, dazu wird es nicht mehr kommen. Gute Nacht, Mr. Hampton. Gute Nacht, Miss McMurray. Gute Nacht. Mr. Christopher Hampton. Scheint auch eigentlich ganz nett. Etwas zu frischfröhlich vielleicht. Hm? Wissen möchte ich nur, was für ein Verhältnis zwischen ihm und Parkin besteht. Oh, hallo, Jerry. Na, wie hat's Ihnen gefallen? Ausgezeichnet. Sie können es nochmal haben. Oh nein, danke, ist inzwischen überholt. Oh, das würde ich nicht sagen. Ich finde, es gehört zu den Schlagern, die nie ganz unmodern werden. Ich meine nur, überholt, soweit es uns betrifft. Für uns ist es inzwischen nicht mehr, wie wenig wir wissen, sondern wie viel. Komm, Engel, lass uns gehen. Verzeihung, Sir. Sind Sie Mr. Philip Odell? In Person? Der Herr, der gerade bei Ihnen saß, der Herr mit dem roten Gesicht. Mr. Hampton? Ja, Sir, er bat mich, Ihnen diesen Brief zu geben. Oh, danke. Was will er denn? Ein Brief? Na, das kann ich sehen. Was steht denn drin? Mir fällt gerade ein, ich habe noch einen kleinen Auftrag für Sie. Könnten Sie morgen früh um 9.30 Uhr zu mir kommen, Hampton? Warum hat er das denn nicht gleich gesagt? Vielleicht wollte er vor Parkin nicht darüber sprechen. Ja, und du? Wirst du hingehen? Möglich. Aber jetzt muss ich erst zu Inspektor Rigby auf eine kleine Unterhaltung. Die dürfte interessant für ihn sein. Aber die kleine Unterhaltung mit Inspektor Rigby musste warten. In Scotland Yard sagten sie, er sei erst in einer halben Stunde erreichbar. Sie offerierten mir einen staubigen Warteraum. Der gefiel mir nicht und so ging ich zu Heather zurück, die draußen parkte. Ich setzte mich zu ihr in den Wagen und da standen wir eine Weile und starrten in den Nebel. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir feiern wollen und nichts daraus wird. Wieso? Feiern wir heute auch wieder nicht? Ach, deine Gedanken sind ja nicht dabei. Mein Engel, du merkst alles. Und warum? Ich bin nervös. Warum? Ich beiß dich doch nicht. Na, du machst mich auch nicht nervös, aber Inspektor Rigby. Der aufgeblasene junge Affe? Ja, ich weiß, trotzdem, er ist das Gesetz. Und er hatte sich nun einmal in den Kopf gesetzt, dass ich mit irgendetwas hinterm Berg halte. Gott, das ist doch Unfug. Ja. Ich habe dir ja auch nicht alles erzählt, Engel. Als sie Martin Sorobis Leiche fanden, lag da ein Scheck herum. Über 300 Pfund an mich und von ihm unterschrieben. Oh, warum hast du mir das denn nicht gesagt? Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Das ist lieb von dir. Und jetzt siehst du, jetzt finde ich alles plötzlich nicht mehr sehr reizvoll. Philipp, sieh. Was? Der Der große Wagen. Jetzt hält er direkt hinter uns. Ist das nicht die Dame im Nerz? Mrs. Fry? Tatsächlich. Komm, lass uns sehen, was sie will. Guten Abend. Wir haben schon die Ehre, die Dame wieder einmal im Nebel auftauchen zu sehen. Mr. Dell, ich muss Sie sprechen. Woher wussten Sie, dass wir hier sind? Ich bin Ihnen schon den ganzen Abend nachgefahren. Übrigens, Sie kennen sich noch nicht. Heather McMurray, Mrs. Fry. Guten Abend. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Mrs. Fry. Worüber wollten Sie mit mir sprechen, Mrs. Fry? Sie wissen, dass die Polizei hinter mir hier ist. Sie hätten eben mit mir kommen sollen, als ich Sie darum ersuchte. Ich bin sowieso sehr gekränkt, dass Sie mir übers Dach davon sind. Ja, das war nicht ganz richtig von mir. Bestimmt nicht. Sie haben alles viel schlimmer gemacht, dadurch, dass Sie davon liefen. Das sagt mein Mann auch. Haben Sie es dem erzählt? Ja. Wusste er irgendetwas davon, dass Sie Hampton und Sorobi erpressten? Nein, aber jetzt weiß er es. Sie an. Ich habe Angst. Sie haben doch keinen Grund. Sie haben doch niemanden umgebracht, wie Sie mir sagten. Nein, aber man wird mich wegen Erpressung verhaften. Das sowieso. Nein, nicht, wenn Sie tun, was ich vorschlage. Ihnen liegt doch daran, den Mörder zu finden. Na und? Mein Mann kann es Ihnen sagen. Jetzt möchte ich nur wirklich wissen, wer sich davon was verspricht. Mein Mann meint, Sie könnten dann vielleicht die Polizei überreden, die Anklage wegen der Erpressung gegen mich fallen zu lassen, in Anbetracht seiner Unterstützung bei der Entdeckung des Mörders. Ich verstehe. Warum hat er das nur Inspektor Rigby nicht direkt vorgeschlagen? Er traf Inspektor Rigby heute Nachmittag. Und glaubt nicht, dass er mitspielen würde, Nein. Ihr Mann ist kein schlechter Psychologe, trotz allem. Werden Sie es tun? Ich wüsste nicht, wie. Inspektor Rigby hat nämlich die merkwürdige Angewohnheit, meine Vorschläge nicht zu befolgen. Aber vielleicht wäre es doch ein Weg, Philipp. Für dich. Und woher wissen wir, dass Mrs. Fry nicht wieder irgendetwas im Schilde führt? Bestimmt nicht, Mr. Odell. Sie können mir glauben. Bitte, bitte kommen Sie doch. Es ist höchste Zeit. Heather, was sagt dein weiblicher Instinkt? Du kennst sie besser, Philipp. Du musst das entscheiden. Also gut. Riskieren wir es. Wir kommen mit, Mrs. Fry. Oh, Gott sei Dank. Jay? Schon da. Zur Wimpole Street, Jay. Und schnell. Okay, okay. Immerhin besser als im Nebel spazieren laufen. Halt nur die Daumen, Engel. Halt sie fest. Jetzt kann eine ganze Menge passieren. Brauchen Sie das Auto heute noch, Mrs. Fry? Schon möglich, Jay. Warte hier bitte. Eigentlich bin ich ein bisschen schläfrig. Ich möchte bloß wissen, warum. Das kann ich dir verraten, mein Engel. Es ist 5 Uhr früh. Ah, drum. Wollen Sie mitkommen? Ein Sprechzimmer hatte noch Licht. Alexander. Alexander, wo bist du? Alexander! Oh, vielleicht schläft er schon. Ja, da lag Dr. Alexander Fry mitten im Zimmer auf dem Boden. Die Augen starr und weit geöffnet. Er ist tot. Er ist tot. Heather, bringen Sie in ein anderes Zimmer. Leg Sie irgendwo hin. Kommen Sie, Mrs. Fry. Odell wird hier das Nötige besorgen. Nein, nein, nein, nein, ich muss zu ihm. Gehen Sie mit Heather, Mrs. Fry. Ich ging hinüber zum Doktor. Als ich näher kam, sah ich, dass sein Mund offen stand. Und dann sah ich die Zunge geschwollen und wie verdreht. Und dann die beiden tief verfärbten Wirkmale rechts und links der Kehle. Doch plötzlich schien es, als liefe ein ganz schwaches Zucken über sein Gesicht. Schnell, schnell, Heather. Gib mir einen Spiegel. Wieso denn Spiegel? Ja, schnell, schnell. Moment, in der Tasche. Hier. Danke. Ja. Ja, sieh hier. Siehst du den Hauch auf dem Spiegel? Ja. Also atme denn noch ein wenig. Jetzt kommt es darauf an, Heather. Was können wir denn tun? Künstliche Atmung. Und du telefoniere. Schnell, hol Rigby her. Sag ihm, er müsste sofort kommen. Ja, ja, ja. Alexander, hier bin ich. Oh, er sagt etwas, ich kann es nicht verstehen. Psst. Wo ist Odell? Ich bin auch hier, Dr. Fry. Lassen Sie Kitty nicht mitnehmen. Nur ruhig, Dr. Fry. Ich werde dafür sorgen. Können Sie uns sagen, was passierte? Ein Mann. Schal vor Gesicht gebunden. Jetzt ist er wieder bewusstlos. Helfen Sie mir, ihn auf die Couch zu legen. So, vorsichtig. So, all right, Jay. Heather, die Decken und Wärmflaschen. Ja. Er braucht jetzt Wärme. So. Psst, ich höre ein Auto stoppen. Mrs. Fry, jetzt müssen Sie weg von hier und schleunigst. Warum denn? Sehr wahrscheinlich wird Rick, bis Sie festnehmen wollen. Und es wäre für Ihren Mann nicht gut, als Erste zu hören, dass Sie verhaftet sind. Gehen Sie, seinetwegen. Ja. Gibt es einen zweiten Ausgang aus dieser Wohnung? Ja. Dann gehen Sie dort hinaus. Jay? Ja? Sie begleiten Sie. Jawohl. Was hatten Sie beide hier überhaupt zu suchen? Dr. Frey wollte mich sprechen. Ah, 5 Uhr morgens. Frey wollte ein Abkommen mit mir treffen. Was für ein Abkommen? Heather, erzähl du. Inspektor Rigby scheint darauf eingestellt, kein Wort zu glauben, was ich sage. Ja, also, Mrs. Frey fuhr uns nach, als wir das Eden verließen. Sie sagte, ihr Mann wolle uns sagen, wer der Mörder ist. Wenn Odell dafür seinen Einfluss bei Ihnen geltend machen wollte, dass seine Frau, also ich meine Mrs. Fry, nicht unter Anklage gestellt wird. Odells Einfluss bei mir. Na, das habe ich ihm ja auch gleich erklärt, aber trotzdem, sie wollte unbedingt, dass wir mitkommen. Und wo ist Mrs. Fry jetzt? Fortgegangen. Ja, sie war ziemlich eilig. Also Sie wissen, dass ein Haftbefehl gegen Sie vorliegt? Oh ja. Ah, da ließen Sie sie gehen. Sie haben mir einmal klargemacht, Inspektor Rigby, Sie könnten den Fall auch ohne die Hilfe von Amateurdetektiven bearbeiten. Erinnern Sie sich? Es wäre aber Ihre Pflicht gewesen, Sie aufzuhalten. So? Das macht die Sache sehr ernst für Sie, Odell. Inspektor, meinen Sie nicht, es wäre besser, wir würden uns darauf konzentrieren, diesen Würger zu finden? Ihre Vorschläge können Sie sich schenken, Layton. Gern. Odell, Sie kamen ungefähr um 3 Uhr heute Nacht zum Yard. Stimmt. Was wollten Sie? Ich wollte Ihnen etwas Neues erzählen, was ich zufällig hörte. So. Etwas, das uns auf die Spur des Mörders führen könnte. Schön, da werden wir uns später drüber unterhalten. Im Moment habe ich hier noch zu tun. Den Mörder werden Sie aber nicht finden, Inspektor. Meinen Sie? Meine ich. Dann wissen Sie wohl schon auch, wer es ist. Ja, ich glaube. Hervorragend, behalten Sie es für sich im Augenblick. Aber Inspektor... Layton! Jawohl, Inspektor. Nehmen Sie Odell und Miss McMara mit nach dem Yard. Was jetzt? Ja, jetzt. Und was soll mit Ihnen geschehen? Setzen Sie eine Anklage auf gegen beide. Wegen wissentlichen Verschweigens wichtiger Informationen. Aber hören Sie, Rigby, ich denke doch gar nicht daran, Informationen zu verschweigen. Im Gegenteil. Ich möchte sie Ihnen ja geben, wenn Sie nur zuhören wollen. Layton, benutzen Sie Handschellen, wenn er jetzt nicht sofort den Mund hält und geht. Ah, kommen Sie mit, Mr. Odell. Und wenn Sie beide hinter Schloss und Riegel haben, Layton, melden Sie sich wieder hier, verstanden? Sergeant Layton? Ja? Wie viel Uhr haben Sie? 8:50. Sie haben noch nicht gefrühstückt, wie? Nein. Hunger? Ja, genau genommen schon. Warum? Netter Vorschlag von mir. Wollen Sie mit Heather frühstücken gehen? In der Schloss und Riegel in Scotland Yard? Ja, in einem kleinen Café in der German Street. Gleich um die Ecke von Ryder Street. Warum denn gerade dort? Ach, nur, weil es nah bei Milton House ist und ich möchte etwa 10 Minuten in Milton House verbringen, allein. Ach so. Einverstanden? Ja, von mir aus. Ich lasse mich sowieso nächste Woche pensionieren. Warum sollte man da einem Freund nicht nur einen Gefallen tun? So früh auf den Wein. Setzen Sie sich. Wollen Sie eine Tasse Kaffee mit mir trinken? Gern. Ausgezeichnet. Sahne, Mr. Odell? Nein, schwarz, bitte. Das war wieder ein Nebel heute Nacht. Was? Mhm. Scheußlicher Nebel. Hervorragender Kaffee. Sie haben also meine Karte bekommen? Ja. Und ich bin sehr gespannt zu hören, warum. Ich möchte, dass Sie noch etwas für mich tun, oder schrieb ich das nicht? Doch, und um was handelt es sich? Lassen wir das noch für einen Augenblick. Trinken Sie Ihren Kaffee in Ruhe. Zigarette? Ja, danke. Mr. Hampton, könnten wir die Angelegenheit nicht auch gleich besprechen? Draußen wartet noch jemand auf mich. Wo? Hier in der Wohnung? Nein, drüben im Café. Oh, na, ich will Sie nicht aufhalten. Es handelt sich um Folgendes. Sie wissen, ich ging zu Dr. Frey zur Behandlung. Mhm. Sie ließen sich psychoanalysieren, oder? Ja, und ich habe ihm da eine ganze Menge Dinge erzählt. Dinge, die ich nicht gern an die Öffentlichkeit kommen wüsste. Dinge wie die Wahrheit über George Maybricks Tod zum Beispiel. Ganz richtig. Und Kitty Stapleton hat sich an Dr. Freys Aufzeichnung gemacht und mich erpresst. So etwas darf nicht nochmal passieren. Das verstehen Sie. Und nun wollen Sie, dass ich die entsprechenden Karteikarten von Dr. Frey hole, ja? Genau das. Ich werde sie gut bezahlen. Warum gehen Sie nicht selbst zu Dr. Frey? Weil ich jetzt glaube, dass auch er etwas mit diesen Erpressungen zu tun hat. Ach so. Mr. Hampton, was wollen Sie wirklich? Ich sagte es Ihnen doch gerade. Ich möchte Dr. Freys Aufzeichnung. Ach wo, die wollen Sie doch gar nicht. Aber natürlich, nur... Nein, die haben Sie doch schon. Was sagen Sie da? Sie haben sie sich aus Dr. Freys Sprechzimmer geholt, gestern Nacht. Gleich nachdem Sie versuchten, ihn ins Jenseits zu befördern. Odell, Sie sind verrückt geworden. Alright, ich bin verrückt geworden. Aber fangen wir noch einmal von vorne an, ja? Damals, in jener Nacht, als George Maybrick starb, vor 15 Jahren, fand Sorobi ihn und Kitty Stapleton allein in Maybricks Haus. Es kam deswegen zu einer Schlägerei zwischen Maybrick und Sorobi. Maybrick fiel mit dem Kopf gegen den Kamin und verlor das Bewusstsein. Kitty rannte davon, Hilfe zu holen. Und Sorobi rannte auch davon, weil er glaubte, Maybrick sei tot und er habe ihn getötet. Sorobi hatte Maybrick getötet. Ob er das glaubt oder nicht. Aber was dann kam, darüber bin ich noch nicht ganz im Klaren. Sie erschienen jedenfalls auf der Szene. Hatte Kitty Sie geholt oder kam Sie von selbst? Ich kam von selbst. Hm. Ich kam zufällig vorbei und die Tür stand offen. Maybricks Haus war auf meinem Grundstück, wie Sie wissen. Ich ging hinein und sah ihn liegen, blutüberströmt. Und dann kam Kitty zurück, ja? Ja. Und Sie erzählten ihr, Maybrick sei tot. Maybrick war tot. Jetzt möchte ich nur gerne wissen, wie Sie Kitty dazu brachten, den Mund zu halten. Bei der Untersuchung kam nichts rein, nichts über einen Streit oder eine Schlägerei zur Sprache. Und Kitty wurde nicht einmal als Zeuge geladen. Sie verließ noch am selben Tag die Stadt. Wie war das möglich? Ich überredete sie. Es war das Beste in ihrem eigenen Interesse. Aber wie brachten Sie das zustande? Oh, Ratsch war eine sehr sittenstrenge Kleinstadt damals. Wenn die Geschichte aufgekommen wäre, hätte Kitty sich nicht mehr blicken lassen können. Sie war mit Sorobi verlobt, das wusste jeder. Und gleichzeitig hatte sie eine Affäre mit Maybrick. Es hätte sie ihren Job gekostet und sie wäre geschnitten worden von allen. Und Sie haben sie also so erschreckt, indem Sie ja all diese Folgen ausmalten, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wusste. Kitty kam aus sehr kleinen Verhältnissen. Die Familie war arm, sehr arm, weil sie gut aussah und mit Hilfe von Sorobi hatte sie sich heraufgearbeitet. Sie wollte nicht wieder in Schmutz und Armut zurück. Sehr verständlich. Mhm. So befolgte sie meinen Rat und verschwand und hielt den Mund. Schön. Nachdem Sie Kitty also abgeschoben hatten, trugen Sie Maybrick zu einem Ihrer Ställe und veranstalteten dort das hübsche Arrangement, das aussah, als habe es sich selbst erhängt. Richtig. Mhm. Es ist wirklich eine hervorragend erfundene Geschichte. Hat nur einen einzigen kleinen Schönheitsfehler. Ach, und der wäre? Wenn Sie tatsächlich Maybrick nicht umgebracht hatten, was wurden Sie dann so nervös, als Kitty vor 3 Monaten wieder auftauchte und Sie durch Ricky McMurray erpressen ließ? Nach Ihrer Version hat doch Sorobi das Ganze auf dem Gewissen. Ihm also hätte der Strick geblüht, wäre die Geschichte herausgekommen. Für Sie bestand doch kein Anlass zur Sorge. Meinen Sie? Und dass ich einen Mord auf Selbstmord gedreht hatte? Oh, daraus hätten Sie sich mit Leichtigkeit herausgeredet. Nein, nein, Hampton. Sie hatten Angst vor etwas ganz anderem. Sie hatten Angst, Kitty könnte dahinter gekommen sein, dass Maybrick nicht tot war, als sie sie bei ihm zurückließ. Aber das ist doch völlig absurd. Was sollte ich davon haben, Maybrick umzubringen? Eine ganze Menge. Damals war doch die Sache mit dem Rennschwindel gerade akut. Sie hatten eines ihrer Pferde gepult und sich erfolgreich aus ihren Schulden gezogen. Natürlich wusste Maybrick davon und natürlich hatten sie Angst, er könnte sie bei passender Gelegenheit verpfeifen. Eine bessere Gelegenheit, das ein für alle Mal zu verhindern, konnte sich überhaupt nicht mehr bieten. Sie fanden ihn bewusstlos. Sie machten Kitty mit ihren Räubergeschichten mundtot und als sie abgezogen war, gaben sie Maybrick den Rest. Wie wollen Sie das beweisen? Das weiß ich noch nicht. Ist vielleicht auch gar nicht nötig. Ich arbeite ja nicht für die Polizei, ich arbeite für Sie, Mr. Hampton, wenn ich daran erinnern darf. Warum dann diese ganzen Ausführungen? Ich funktioniere besser, wenn ich alles weiß. Was wollen Sie sonst noch wissen? Nichts mehr, danke. Ich weiß jetzt alles. Auf Wiedersehen, Mr. Hampton. Nein, nein, Moment. Moment, Odell. Wohin wollen Sie? Zum Scotland Yard. Oh nein, mein Freund, das nicht. Kommen Sie her. Hierher. Jetzt spielen wir also mit Schießgewehren. Jawohl. Und Sie setzen sich hin. Bitte sehr. Hm. Was ist mit Ihren Fingern los? Mit meinen Fingern? An denen ist etwas, Hampton. Etwas, das Ihnen den Strick um den Hals drehen dürfte. Was? Das! Ja. Revolver her. Also kein Nachhemden, das Spiel ist aus. Hände hoch. Und setzen Sie sich. Was wollen Sie? Nur einen Freund verständigen. Sergeant Layton von der Mordkommission. Haben Sie mir noch etwas anzuvertrauen? Mr. Hampton? Das wird Ihnen schlecht bekommen, Modell. Sie können nichts beweisen. Ich sagte Ihnen doch, das ist nicht meine Sache, etwas zu beweisen. Darum soll sich die Polizei kümmern. Sie werden Ihnen schon beweisen, dass Sie Ricky McMara umgebracht haben. Weil Sie glaubten, er allein stehe hinter den Erpressungen. Und dass Sie ihm seine Freundin hinterher schickten, weil Sie dachten, sie habe sein Erbe angetreten. Um all das soll sich die Polizei kümmern. Ich kann nur das eine beweisen, dass Sie Martin Sorobi töteten. Warum sollte ich Martin Sorobi getötet haben? Die Erpressungen hörten eben nicht auf. Stimmt doch. Obwohl Ricky McMara und Marilyn Peters aus dem Weg waren. Und das ging ihnen verzweiflungsvoll auf die Nerven. Wer könnte es denn noch gewesen sein? Da fiel ihnen Sorobi ein. Sie erfuhren von Dr. Frey, dass auch er in psychoanalytischer Behandlung war. Er also hatte nicht dicht gehalten, jedenfalls glaubten sie das. Und darum verschlossen sie ihm den Mund. Nicht ohne schlauerweise den Verdacht auf mich zu lenken, indem sie ihn vorher noch diesen Scheck ausschreiben ließen. Das wollen Sie beweisen? Erinnern Sie sich an unsere Unterhaltung im Eden gestern Abend? Ja. Sie sind mir dorthin nachgefahren, weil ich Ihnen langsam unheimlich wurde. Genau wie Inspektor Rigby meinten Sie, ich sei vielleicht der Erpresser. Sie wollten mich jedenfalls im Auge behalten, aber Sie machten einen bösen Schnitzer. Tatsächlich? Ja. Sie sagten mir nämlich, dass Martin Sorobi tot sei. Das stimmte ja auch. Schon, aber nur 6 Leute wussten es. Aus irgendwelchen geheimnisvollen Gründen hat Rigby dafür gesorgt, dass niemand außer den 6 davon erfuhr. Trotzdem, auch Sie wussten es. Wieso? Darauf gibt es nur eine Antwort. Weil Sie selbst der Mörder waren. Halt! Halt, Hemden. Bleiben Sie sitzen. Und hübsch die Händchen hoch, ja? Es wäre mir zwar ein großes Vergnügen, Ihnen eine kleine Ladung auf den Pelz zu jagen. Sergeant Layton und Miss McMary wünschen Sie zu sprechen, Sir. Nur herein. Kommen Sie, Sergeant. Haben Sie ein paar Handschellen bei sich? So, besser ist besser. Mein Engel, hier haben wir den Mann, der deinen Bruder ermordete. Philipp, wie hast du das nur fertig gemacht? Kommen Sie, Mr. Hampton. Ich habe die Ehre, Sie zum Jahr zu begleiten. Tja, das wäre mehr oder weniger das Ende der Geschichte. Heather und ich tranken eine halbe Flasche von Hamptons allerbestem Cognac. Und mit außerordentlich gehobenen Gefühlen meldeten wir uns dann beim Yard. Inspektor Rigby akzeptierte Christopher Hampton mit recht gemischten Gefühlen als den Mann, nach dem er suchte. Es fiel ihm schwer, sich von seiner Lieblingstheorie zu trennen, dass nämlich ich der Würger sei. Ein reizender Mensch. Am nächsten Abend waren wir immer noch beim Feiern, Heather und ich. Ich saß wieder in der kleinen Bar an der Half Moon Street. Genau wie an dem Abend, als alles angefangen hatte. Ich wartete auf Heather und ließ die Beine baumeln. Na, Sir? Schon lange nicht mehr hier gewesen. Ich bin ein beschäftigter Mann. Ist das so? Detektivarbeit? Mhm. Hat es sich wenigstens gelohnt? Wie man es nimmt. Wissen Sie, bei Leuten, hinter denen man wegen Mordes her ist, da lohnt sich selten. Mord? Dreifacher. Teufel, Teufel. Namen Sie? Namen Rosi. Wie gewöhnlich? Sei so gut. Ich erwarte jemand. Wie bitte? Ich sagte, ich erwarte jemand, einen Herrn. Oh, sehr freundlich. Nur für den Fall, dass Sie auf irgendwelche Ideen kämen, verstehen Sie? Dein Cocktail, Rosi? Cheers. Cheers. Ich gehe mit Rigi aus heute Abend, Sid. Na, viel Vergnügen, Rosi, und bleib's nicht zu wild. Mit Rigi kannst du was erleben. Und ob, wo der ist, da geht's. Zu sowas von Temperament gibt's nicht noch einmal. Und alle Mädchen sind hinter ihm her. Ein toller Kerl. Geschichten könnte ich dir von dem erzählen. Also besser jetzt nicht. Ja, da kommt ein Rigi. Herr Rosi, mein Schatz, tut mir leid, die Verspätung. Hallo, Rigi, macht nichts. Bin selbst eben erst gekommen. Oh, namens Odell. Namens. Ricky. Das nennt man eine Überraschung. Ganz meinerseits, Ricky. Ich gestehe, ich wäre nicht darauf gekommen. Rosi, komm schnell. Wir müssen uns beeilen. Ich habe eine große Überraschung. Oh, Ricky, du bist wunderbar. Wiedersehen Sie. Wiedersehen, wiedersehen. Zwei verrückte Hühner, die beiden. Hallo, Phil. Hallo, Engel. Ich muss zu viel getrunken haben, oder was ist mit meinen Augen los? Aber bin ich da gerade jemand begegnet, der aussieht wie unser Inspektor Eiszapfen? Mhm. Mit einer rosa, molligen, kleinen Blonde? Es war Inspektor Ricky. Wie Engel? Philipp, der ist womöglich doch ein Mensch. Der? Rigi? Na, wenn ich auspacken würde, Miss... Jetzt aber bitte einen Dry Martini und schnell. Ja, gern. Phil, hörst du, was die da spielen? How little we know. Wie wenig wir wissen. Philipp, aber von mir weißt du viel. Nein, Engel. Du bist ein Schatz. Und nach allem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, dafür kriegst du einen Kuss. Weißt du jetzt mehr? Das kenne ich doch. Darf ich noch mal? Das kommt mir bekannt vor. Was? Der Geschmack. Dein Lippenstift. Kennst du doch? Ja. Indiskretion. Oh, schmeckt wunderbar. Wir brachten die zweite Folge des Kriminalhörspiels »Die Dame im Nebel« von Lester Powell. Und Sie hörten Brigitte Driander als Heather McMara, Albert Karl Weiland als Philipp O'Dell sowie Ingeborg Fries, Gerd Grellmann, Gerd Berger, Lothar Rollauer und viele andere. Und Eileen Leibbrand als die Dame mit dem Nerzmantel. Die Übersetzung besorgte Marianne de Barde, die Musik machte Manfred Minich, die Regie hatte Albert Karl Weiland. Und diese letzten vier Folgen von Die Dame im Nebel liefen ursprünglich im Juli und August 1956 im Saarländischen Rundfunk. Die Dame im Nebel, was ein Fall, so herrlich altmodisch. Wollen Sie wissen, was meine Lieblingsstelle im Hörspiel war? Sie kam ungefähr in der Mitte unseres zweiten Teils, also gerade eben. Hier hören wir nochmal Heather und Philipp im Auto. Was hast du denn vor? Links abzubiegen zum Themsufer. Und jetzt fahren wir hier wieder nach links. Gott, was für ein Spiel treibst du eigentlich? Ja, die lustigen Quietschgeräusche sind Weltklasse, keine Frage. Aber diese Stelle meinte ich gar nicht. Die kam kurz darauf. Philipp O'Dell und Heather McMara sitzen im Club Eden, da wo Philipp den Pianisten Jerry kennt. Philipp O'Dell, was bringt Sie hierher? Das ist Jerry, Heather. Jerry, Miss McMara. Guten Abend. Und jetzt kommt die Stelle, als Heather den Pianisten anspricht. Achtung! Philipp meinte, Sie könnten uns etwas spielen, was ihn in bessere Laune versetzt. Bitte, Gus, Vergnügen. Was soll's sein? Schmalz, Weebock, Swing? Kennen Sie How Little We Know, Jerry? Ich bin vor Freude aufgesprungen. Was schlägt der Pianist da vor? Was soll's sein? Schmalz, Weebock, Swing? Haben Sie das auch verstanden? Was soll's sein? Schmalz, Weebock, Swing? Also ich hörte da zuerst Schmalz, Weber, Swing. Das wäre schon lustig genug, aber der Pianist meint Schmalz Bebop Swing, also Bebop in der Mitte, nicht Karl Maria von Weber, wie ich erst dachte. Schmalz Bebop Swing? Ja, Schmalz Bebop Swing. Was kann man sich darunter vorstellen? Kannst du Schmalz? Das sagt doch kein Mensch zu einem Pianisten. Was wäre wohl gewesen, wenn O'Dell gesagt hätte, Jerry, ich nehme Schmalz? Hätte Jerry dann vielleicht das hier gespielt? Ja, ja, ja, das ist schön, aber wart mal, Jerry, ich nehme doch lieber Bebop. Jerry, hör mal auf, Jerry, das nervt, doch lieber Swing, bitte. Ja, das ist gut, das nehme ich. Ach Mensch, der Jerry, der kann alles. Na, wie hat's Ihnen gefallen? Ausgezeichnet. Perfekt. Aber egal, ich habe ja noch eine Überraschung für Sie. Die Dame im Nebel war natürlich ursprünglich eine englische Hörspielserie. The BBC presents Robert Beatty as Philip O'Dell in Lady in a Fog, a serial in 8 parts by Lester Powell. 1947 lief Lady in a Fog erstmals bei BBC Radio als 8-teilige Hörspielserie, so wie wir sie kennen, nur eben auf Englisch. Aber ich hatte Ihnen noch nicht erzählt, dass 1952 ein Kinofilm daraus entstand. This is Miss Heather McMara. I'm Philip O'Dell. Lady in the Fog, ein britischer Kriminalfilm, natürlich in Schwarz-Weiß. Gleich zu Beginn sehen wir in der Nähe des Hafens einen jungen Mann, der im dichten Londoner Nebel von einer dunklen Limousine überfahren wird. Ja, und ein gewisser Philip O'Dell und seine Bekannte Heather McMara, die zufällig in der Nähe in einer Bar sitzen, erkennen, dass es sich bei dem Toten um Heathers Bruder handeln muss. Sie gehen zur Polizei, zu einem gewissen Inspektor Rigby. I'm Philip O'Dell. I'm Rigby. See, her brother was just killed tonight. How? He was run down by a car. Miss McMara thinks that somebody ran her brother down deliberately. Have you got any evidence? No. Ja, die Geschichte kennen Sie, nicht wahr? Lady in the Fog, ein knapp 80 Minuten langer Krimi-Kinofilm, der vollkommen vergessen worden ist. I can assure you that the case will be efficiently handled. Es sind andere Darsteller zu sehen, als im BBC-Hörspiel zu hören, und auch die Geschichte läuft völlig anders ab. Auch wenn manche Dialoge gleich sind, hier etwa Rigbys dringende Warnung an Odell, sich nicht einzumischen. If you're entertaining any notions of playing private eye, don't. If you interfere with the yard in any way, I'll have you jailed for obstructing justice. Ja, das klingt vertraut. Tatsächlich gibt es in diesem B-Film von 1952 neben Heather, Philip und Rigby auch einen Christopher Hampton und einen Martin Sorobi, eine Marilyn Peters, die hier Durant heißt, auch eine Nervenklinik mit einem Arzt kommt vor und eine Dame im Nebel. Und die wird gespielt von der Darstellerin Lois Maxwell. Und die kennen Sie alle. Sie wurde 10 Jahre später Miss Moneypenny vom MI6 aus den James-Bond-Filmen. Sie wissen schon, die Dame, die im Vorzimmer immer mit Bond flirtet, während der seinen Hut lässig auf den Garderobenständer wirft. 14 Mal spielte Lois Maxwell diesen Part. Der Philip Odell im Die Dame im Nebel-Film ist übrigens kein Ire, sondern Amerikaner. Und deshalb spielte auch ein Amerikaner diese Rolle. Er hieß Cesar Romeo und der hatte später noch Erfolg in Ocean's 11 von 1960, in Batman hält die Welt in Atem von 1966 und der 80er-Jahre-Serie Falcon Crest. Deswegen erschien der Lady in the Fog-Film wahrscheinlich auch in den USA, dort aber unter dem Titel Scotland Yard Inspector. Und auch eine deutsche Fassung dieses Films hat es gegeben, unter dem Titel Vom Täter fehlt jede Spur. Die Damen-Hörspielserie aus dem saarländischen Rundfunk wurde viel erfolgreicher als der Kinofilm. Die Dame im Nebel war nur der Anfang. Heather und Philipp lösten noch 7 weitere Fälle und die fingen meist so an wie der Erstling. Wie ich an die Sache kam? Na, wieder einmal wie üblich. Heather und ich saßen in einem kleinen Nachtlokal in der Curzon Street. Es ging langsam auf die Polizeistunde zu, die Kapelle dudelte leise rührselige Weisen und das Bums hieß, ob Sie es glauben oder nicht, das Goldene Tor von Samarkand. In einem Lokal, das so heißt, muss man ja auf einiges Verrückte gefasst sein. Ja, ein lauschiges Bums. Diesmal ist die Bar nicht in der Half Moon, sondern in der Curzon Street, aber ansonsten läuft Die Dame schreibt nach bewährtem Muster ab. Guten Morgen, Mr. Odell. Was hast hier morgen? Es ist 12 Uhr Mittag vorbei. Ich bin aber erst um 5 ins Bett gekommen. Alles kannst du nicht haben, mein Schatz. Entweder oder. Was soll diese drohende Bemerkung? Hast du Rigby angerufen? Ja. Und was hat er gesagt? Ich darf ihn um 2.30 Uhr heute Nachmittag aufsuchen. In diesem Krimi von 1962 sind Heather und Philip immer noch kein Paar, sondern nur beruflich verbandelt. Denn Philip hat inzwischen eine Detektei eröffnet. Natürlich. Ich bin doch deine Assistentin, oder? So weit vorhanden. Ah, du liebe Zeit. Was ist denn? Da draußen ist jemand, der dich sprechen möchte. Entschuldige, ich hab's vergessen. Jemand, der eine Rechnung bezahlt haben will? So sieht er eigentlich nicht aus. Weichliches Gesicht, Melone. Die beliebte Zusammenstellung. Herein mit ihm. Sehr wohl, Sir. Ja, wieder sind es Brigitte Dryander und Albert Karl Weiland, die hier das Ermittlerpärchen spielen. Seine Stimme ist immer noch klar erkennbar, aber bei ihr muss man zweimal hinhören, finde ich. Hallo? Hör zu, Engel. Phil, wo steckst du denn? Hat ja ewig gedauert. Bin ja fast eingeschlafen. Geht's einer Lungenentzündung? Oh, ich habe mich dazu durchgerungen, keine zu haben. Aha. Dann fahre ich gleich zum Klo. Oh nein, das tust du nicht. Du kommst erst hierher und holst mich ab. Ich gehe mit. Oh, ich dachte, du bist müde. Bin ich auch, aber deswegen lasse ich dich doch nicht schutzlos in diesen Club gehen mit all den blonden Sängerinnen, die sich wie die Hyänen auf dich stürzen. Bis gleich, Engel. Ich bin in 10 Minuten da. Tatsächlich waren Dryander und Weiland in jedem der 8 Damenkrimis in den Hauptrollen zu hören. Und es macht tatsächlich Spaß, Heathers Verwandlung über die Zeit zu verfolgen. Denn sie schenkt Philipp nicht selten gehörig einen ein. 1971 lief Die Dame ist leichtfertig. Es war nach 15 Jahren die letzte Serie und so klang sie. Jetzt hör zu, Süße. Ich habe wirklich keine Zeit für Liebesgesäusel heute Abend. Ich muss mir noch meine Haare waschen. Warum denn waschen? Ja, hier spielt Brigitte Dryander ihre Heather schon so herrlich desillusioniert, obwohl die Screwball-Dialoge immer noch ums gleiche Thema kreisen. Kommst darauf an, wie sie aussieht? Bei dir immer. Auch hier sind Heather und Philipp immer noch kein Liebespaar, obwohl sie sich Engel und Schatz nennen. Aber natürlich verknallt sich Philipp schon wieder in die eiskalte Dame der Geschichte. Und jetzt hören Sie mal, wie Heather hier ausholt. Heather. Oh nein, nein, mein Schatz, das ist keine Eifersucht. Über Eifersucht bin ich längst hinaus. Natürlich. Was glaubst du, wie ich sonst fertig gebracht hätte, noch nicht überzustehen? Immer diese nein, Auftritte. Ich habe mir einfach schlicht gesagt, er ist überragend brillant. Du kannst die üblichen Tugenden bei ihm nicht erwarten. Ich danke dir. Zudem gelangt er oft eben durch diese Anfälligkeit für gewisse Reize zu Entdeckungen, die ihm verschlossen blieben, wenn er nicht moralisch verdorben wäre und wenn er nicht die Sittenstrenge eines Ziegenbocks besitzt. Bitte was? Seine Schwäche für hübsche Frauen ist also keine wirkliche Schwäche, sondern ein Teil seines Talents für seine Arbeit. Könntest du mir folgen? Bist du bitte am Ende mit deiner Weisheit? Übrigens kommst du immer zu mir zurück. Rums, das hat gesessen. Hier ist der schöne Fall eingetreten, dass eine Frauenfigur, die Ende der 40er Jahre noch im Schatten des smarten Helden zu stehen hatte, mit der Zeit gehen durfte. Die Damenkrimis sind noch heute eine Signature-Hörspielserie des Saarländischen Rundfunks und alle 8 Fälle und damit 64 Einzelfolgen sind komplett erhalten. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit der zweiten XL-Ausgabe von Die Dame im Nebel, unserem 50er-Jahre-Klassiker. Den Wünschen vieler Hörer entsprechend gibt es weiterhin immer donnerstags eine neue Kein Mucks-Folge in der ARD-Audiothek und überall sonst. Und ich glaube, damit können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung danken? Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. So ist es. Noch mehr Krimi-Klassiker finden Sie wie üblich in den ARD-Krimi-Podcasts Auf der Spur, Schlechte Gesellschaft und Knallhart. Da finden Sie sicherlich, was Sie suchen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.